Deutschlandfunk. Freistil. Der amerikanische Schriftsteller Jerome Sharon ist Kult. Nur weiß das keiner so genau. Das liegt an seinen vielen Facetten. Denn Sharon ist alles in einem: Romanschriftsteller und Sachbuchautor, Biograf, Filmhistoriker und Comictexter, Hochschulprofessor und Georges Moustaki-Chansonautor. Das folgende Feature begibt sich auf die Spuren eines komplexen Multitalents. Mir gefällt die Idee, dass der Leser im Dunkeln tappt und nicht weiß, wohin er sich wenden soll. Das Ende kenne auch ich anfangs nicht. Es ist eine Reise, die man mit den Figuren gemeinsam unternimmt. Bathsebas Gesicht, rot unter schwarzen Haarstricken. Bathsebas Nüstern schnaufen schwer. Lionels violette Hände lugen unter ihrem Kleid hervor. Mein Onkel und meine Mutter werden von einem Mann gewürgt. Das ist meine erste Erinnerung. In diesem wuchernden Dickicht war ich zwischen 3 und 4. Mit 7 Meilenstiefeln ging ich überall hin. Jemand stahl Bathseba. Der Mann, der sie gewürgt hatte, wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn. Mein Vater Bruno kam. Er verhandelte mit dem Mann und machte einen Trick. Er konnte in sich hineinlangen und Geld herausholen. Es dauerte Jahre, bis er jenen Nachmittag entwirrte, als Bathseba entschwand und sein Vater ein Geldbaum war. Er musste die Hexe aufstöbern, die hinter der Geschichte steckt. Die Hexe sitzt da und lacht, während du dir den Arsch aufreißt. Sie haben gegangen. Wir gehen singen, wir gehen tanzen. Fressen. My father was chronically disturbed. He sat at home, was very, very mean, very chronisch gestörter Vater. Hockte armselig und verbittert inmitten einer für ihn sprachlosen Welt. Verlor nie ein Wort über sich selbst. War kindisch und gemein, unfähig, ihm, Jerome, den Weg ins Erwachsenendasein zu öffnen. Wie in einem bösen Traum. Die unfassbaren Phantasmagorien des Schriftstellers Jerome Sharon. Eine Toncollage von Hein Brühl und Jürgen M.T. Mein Vater schleppte Lumpen in kaputten Karren. Er schichtete sie auf bis zu den Dächern. Dann spannte er sich vor den Karren und zog. Komplette Familien hockten auf der Treppe und hielten nach dem vertikalen Fuhrwerk Ausschau. Bruno war besser als jede Kinokarte. Bathseba hatte ihr eigenes Geschäft. Sie handelte mit gestohlenen Waren, wenn sie nicht gerade Huhn Kiew kochte oder das Haus putzte. Ihr Geschäft florierte mit meinem Kinderwagen, das ideale Versteck für Lionel, ihrem kleinen Bruder, wenn ihm die Polizei im Nacken saß. Auf diese Weise durchstreifte Bathseba den Southern Boulevard, ich im Bug und Lionel im Bauch des Wagens. Aus Pinocchios Nase, 1983. Die Mutter, viel zu intelligent für die andere Welt, die andere Zeit, in der sie lebte. Als Kartengeberin beim Glücksspiel intellektuell unterfordert. Ein Studium hätte ihr besser gestanden. Sie war schön. Man verliebte sich in sie. Zwiespältig das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Jüngsten. Sie war extrem narzisstisch, so Sharon heute. Es war sehr schwer für sie, als ich ihrer Welt den Rücken kehrte. Jerome Sharon ist Kult, nur weiß das keiner so genau. Wer ihn entdeckt, will die Entdeckung teilen, versucht Sharon in Worte zu fassen, wie: sowas kann man nur lesen wie in einem bösen Traum, den man, Gott sei Dank, im Wachen träumt. Das kann man sich auch nicht in Filmbildern vorstellen, wäre viel zu kompliziert. Sharon ist vieles in einem: Romancier und narrativer Sachbuchautor, Biograf, Filmhistoriker und Comictexter, Hochschulprofessor und Georges Moustaki Chansonschreiber. Und seit 1989 auch Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ausgezeichnet wurde ein Amerikaner in Paris. Ein poetischer Ethnologe, so Jean-Patrick Manchette über den Hochschulprofessor, der an der American University of Paris Filmwissenschaft lehrt. Es ist aber nicht Hollywood allein, das auf Sharon einwirkte. Prägender noch war und ist die Metropole, in der er, der mit Ehrungen und Preisen überhäufte Sohn osteuropäischer Juden, 1937 geboren wurde, in New York. wo der Mythos vom Big Apple sich bis ins Surreale verfremdet. Vor allem was die Bronze betrifft, die Charon 1974 zum ersten Schauplatz seines berühmten Isaac Seidel-Zyklus stilisierte, jener Krimiserie, die zu seinem größten Erfolg avancierte. Die wild wuchernden Bilder, obsessive Pandemonien, irrwitzigen Actioncluster lassen nie wieder los. Sie sprengen das Genre, sind mehr als nur Krimis. Der Übersetzer Jürgen Bürger. Das sind keine glatten Romane, die man vorne beginnt, kriegt eine ruhige, geradlinige Geschichte ohne Ecken und Kanten, die überall nachvollziehbar ist. Und selbst wenn man sich darauf einlässt, ist es sprachlich ja auch nicht immer geradlinig. Viele Sprünge. Es schadet nicht, wenn man einiges über Charons persönliche Geschichte weiß. Ich kam aus einem Albtraumdorf zwischen Warschau und Kiew. Charon war ein Ellis Island-Name. Kam das von dem Wort schwarz, wie dieses russische Lied »Schwarze Augen«? Ellis Island war die einzige Burg, auf die ich mich beziehen konnte. Der Genre-Experte Thomas Wörtje. Er lebt immer da, wo er gerade ist. Ich kenne beide Apartments. Das New Yorker Apartment ist beeindruckend. Das ist ein sehr funktionales Ding. Es ist nicht mit Büchern überladen. Das ist das Pariser übrigens auch nicht. Also sehr transparent, sehr luftig. Das New Yorker hat einen wunderbaren Ausblick. Das ist fast an der Spitze von Manhattan. Das war ziemlich nah an den Towers. Und das Pariser Apartment ist im schicken bürgerlichen Haus mit Doorcode und was der Teufel. Whatever, also sehr gesettelt pariserisch. Das historische Gepäck, das wir tragen, zählt wenig. Jeder von uns ist ein Einwanderer, von seiner Vergangenheit entwurzelt. Egal, wie viel Mutter- oder Vaterliebe wir geben oder bekommen. Wir bleiben mit einer Art schreienden Leere zurück. Und in dieser Leere haben die Filme angefangen. Mit ihren kleinen Schatten an der Wand, die uns getröstet und uns auch näher an jene Stadt der Nacht herangeführt haben, in der wir zu Hause sind. Movieland, Louis B. Mayer, das Loaf's Paradise, MGM. Und plötzlich war sie da, die Kindfrau Elizabeth Taylor in National Velvet. Mit 11 die schönste Schauspielerin Hollywoods. Liz hatte so einen engelhaften Blick, doch ihr Gesicht war einfach atemberaubend. In ihren Augen war schon die sinnliche, dunkle Frau in Warteposition. I know you better than you think. Sie war das einzige Mädchen, das ich jemals heiraten wollte. I've seen that look before. Ich holte mir in Lowe's Paradise, dem legendären Filmpalast, ihr Foto. Und es hing an meinem Bett wie ein Liebesamulett. Sie küssten und sie schlugen ihn. Einer seiner Lieblingsfilme. Le Quatre Cents Coups, yeah, that's one of my favorite films. And when I saw that film, I understood my own childhood for the first time, because he was in a different culture. He was in als er das Regiedebüt von François Truffaut sah, wurde ihm die eigene Kindheit bewusst. Like a kind of stepchild. Antoine Doinel, der Held des Films, lebte zwar nicht in der Fremde, aber seine Eltern hätten durchaus auch Einwanderer sein können. Sie behandelten ihn wie eine Art Stiefkind. Kreative Halluzination. Für Jerome Charon das Credo. Die einzige Möglichkeit, literarisch mit der Realität fertig zu werden. Thomas Wörtje. Das Gerippe einer Stadt ist oft im Rücken eines Volkes eingeschrieben. Besonders in einer Einwandererstadt wie New York, wo ganze Bevölkerungen auf Phantomschiffen ankamen, eine Backsteinkirche durchliefen, während man ihre Kleider kreidete und ihre Köpfe nach Läusen absuchte, und wenn das Land sie hereinließ, schufteten, um sich durchzubringen, Kinder machten, Geld und in dem Gedränge starben, Amerikaner zu werden. Die Traurigkeit wie auch die Vitalität New Yorks haben denselben Motor. Das Verlangen der Greenhorns, sich selbst in ein Zauberwesen zu verwandeln, in einen Menschen der neuen Welt. Doch die neue Welt war ebenso ein Phantom wie die alte. Der Times Square war das Ellis Island der Anarchisten. Ich war nicht der einzige Einwanderersohn, den es dorthin trieb. Es war ein machtvolles Traumlied für alle, die wir hysterisch wegen unseres Ursprungs waren. Halb Amerikaner und was sonst noch alles. Mein ganzes Sippengefühl ging auf einen Apfelhändler zurück. Schon als Kind vom Visuellen geprägt. Die Sprache, die nicht verstanden wird, wird kompensiert. Zunächst mit Malen, dann durch die, so wörtlich, wahre Erziehung des Kinos. Clark Gable und Errol Flynn machen den Erwachsenen-Habitus vor. Bis heute fühlt sich Sharon beschwingt, wenn er aus dem Kino kommt. Gereinigt. F. Scott Fitzgerald erkannte die Macht jener Traumlandschaft. Die Magie hinter den hohen Wänden. We were descending to the place that I had first opened my eyes on and to which Star had come as an extraordinary youth of 22. Already a money man among money men. Unter dem Mond bot sich das Studio Freigelände als 50 Morgen Märchenland dar. Nicht, weil Areale wirklich wie französische Chateau und Broadway bei Nacht ausschauten, sondern weil sie aussahen wie die zerrissenen Bilderbücher der Kindheit. Wie Bruchstücke von Geschichten, die in einem offenen Feuer auf- und niedertanzten. Das Feuer aus Platons Höhlengleichnis. Jene zerrissenen Bilderbücher der Kindheit. Genau darum drehen sich unsere Träume. Und Monroe Starr, alias Irving Thalberg, der Produktionschef von MGM, war der Meister, der sie uns ohne die kleinste Komplikation lieferte. Movieland, Hollywood und die große amerikanische Traumkultur, 1989. Irving Thalberg war ein blaues Baby. Mit Blausucht geschlagen, dem Zeichen einer Herzschwäche. First of all, it's my favorite color. I mean, it's the color. As you can see, I'm wearing blue pants. I think it has all sorts of meanings, but it also has a kind of musical meaning. In a way, blue Lieblingsfarbe Blau, wie die Hose, die er trägt. In der Musik eine Mischung aus Trauer, Wildem und Coolness. Blau aber auch als eine Art Metaphysik, eine Art Spiel. Durch einen Essay inspiriert, in dem sich ein berühmter amerikanischer Autor mit der Farbe Blau befasste. Ein weiteres Beispiel für Farbkonnotationen, Herman Melville, der in Moby Dick das Weiß thematisierte. Melville wrote about the color white in Moby Dick. Louis B. Mayer konnte seine MGM-Stars auf dem Studiogelände satt machen, sie pflegen, ihr Leben und ihr Aussehen neu erfinden. Doch ihre Gesichter auf der Leinwand kontrollieren, das konnte er nicht. Die Gesichter hatten ihre eigene wilde Resonanz. Sie bereiteten ebenso viel Angst wie Freude. Selbst die schlechteste Filmleinwand war weitaus größer als jeder dieser Filmmogule. Die Studios konnten noch so sehr auf Happy Ends bestehen. Doch sie saßen nicht mit einem im Dunkeln. Sie konnten Joan Crawford kontrollieren, aber nicht die Hysterie, die hinter ihren großen Augen steckte. Oder ihren Rubinmund, der einen in die Leinwand sog. Die Schlafwandler, die wir bewundern, sind wir selbst. Und die Filme, statt uns anderen Menschen näher zu bringen, verstärken nur unser Gefühl der Isolation und unsere Gespensterexistenz auf der Leinwand. Well, I do love cinema and, you know, when I wrote Movieland, some people find that my structure is chaotic, but that's the way I like to write, so I wanted to do... falling in love with cinema, I would say. Sein Buch Movieland wurde von einigen Lesern als chaotisch empfunden. Doch war es seine Art zu schreiben. Er wollte, dass man sich in das Kino verliebte. Der Kriminalschriftsteller Jürgen Alberts. Wenn ihr irgendwas über das Gewerbe lesen wollt, vergesst alles andere, was die Leute sich an Autobiografien da oder Biografien da geleistet haben. Wenn ihr sowas lest, Movieland, dann wisst ihr genau das, was man wissen muss. Die Sachbuchveröffentlichungen und die Biografien, also was er hauptsächlich geschrieben hat, das lässt den Krimi-Bereich eher so als kleine Spielerei erscheinen. Ich glaube, er hat ja über 30 Bücher inzwischen geschrieben. Und ich weiß nicht, ob davon sind, ist vielleicht ein Drittel sind dann Krimis. I'm finishing a novel about Emily Dickinson now and I would say I work very hard, so if I schreiben als harte Arbeit und Jahre voller Schreibblockaden. There are years when I couldn't write at all, but when you're feeling beginnt okay, am liebsten morgens, falls es mit dem Schreiben gut klappt. I wasn't always in a solitary existence when I was married. Als er noch verheiratet war, konnte er sich dieses Einsiedlerische nicht leisten. Fühlt sich jetzt frei. Wenn es am Morgen nicht klappt, dann vielleicht am Nachmittag oder am Abend. Ich bin auch zum Verbrecher geworden. Auf andere Weise. Ein Krimineller mit Sprache. Statt mit einer Waffe attackiere ich mit Worten. Es geht immer darum, anzugreifen, denn Sprache ist gewalttätig und machtvolle Sprache besitzt große Gewalt. Ich vermute mal, dass es einfach diese beiden Begabungen sind von ihm, als ein glänzender Rechercheur und eben auch guter Analytiker. Es gibt ja Leute, die können wunderbar Sachen herausarbeiten und herausrecherchieren und im Endeffekt sind sie nicht in der Lage, eine analytische Qualität in dem Ganzen zu sehen, um das dann wieder so zu komprimieren in der Darstellung, dass andere Leute was davon haben. Also das ist eben eine Doppelbegabung, ganz eindeutig. Ich glaube, das ist ein ganz wilder Kinogänger gewesen. Die Allen Street, Zentralstraße aus den Anfängen des jüdischen Viertels, entstand aus einem tiefen Bedürfnis heraus. Die Greenhorns brauchten einen Auslauf zwischen den Ausbeuterhöhlen und den Gemeinschaftstoiletten in der Stadt und der Welt der Vorstadt, die sie fürchteten. Das Einzige, was die Juden jenseits der Allen Street interessierte, war im Central Park der Zoo. Weiter trauten sie sich nicht aus Angst, sie könnten sich verirren, schrieb der Daily Forward. Und so entdeckten die Greenhorns den düsteren und feuchten Streifen unter der Hochbahn. Hausbesitzer machten ein Vermögen, indem sie dort die unteren Stockwerke vermieteten. An die Greenie Girls, die ebenso isoliert waren wie die Männer. Manche hatten gegen eine arrangierte Heirat rebelliert, waren von Ellis Island, wo sie ihren Mann zum ersten Mal gesehen hatten, in die Allen Street gerannt. Manche waren von Zuhältern beschwatzt worden. Wieder andere zogen es vor, lieber mit Fremden ins Bett zu gehen, als zur Nähmaschine verdammt zu sein. Und andere waren fleißige Mädchen, die ihr Geld sparten und dann zum Prospect Park hinauszogen. Es gab 100 verschiedene Gründe, aber die meisten lagen irgendwo zwischen Pathologie und gesundem Menschenverstand. Also ich glaube nicht, dass er ausgeht, um zu beobachten, sondern dass er in seinem Leben, in seinem Rhythmus, in seinem Alltag einfach eine Metaebene eingezogen hat und das alles sozusagen mitschreibt. Da saugt er, glaube ich, auf. Und das enzyklopädische Wissen, das ist klar. Ich meine, das hat er einfach. Da hat gespeichert über Jahrzehnte an Kunst, eben an ganz verschiedenen Sachen, was ihn für mich so faszinierend macht, dass er einfach nicht in eine Schublade zu packen ist. Aber er würde nicht sagen, dass er realistische oder reportagehafte Romane heutzutage schreibt, wo es dann sozusagen auf die ganz aktuelle jetzt investigative Recherche nicht mehr so ankommt. Mr. Lee ist Light, Licht. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war der Laternenanzünder auf alle Notfälle vorbereitet. Für den Fall eines Luftangriffs auf New York konnte Douglas Lee eine sofortige Verdunkelung auf dem Broadway mit einem einzigen Schalter auslösen, der sich in der Wilson-Whisky-Reklame befand. Und mit der Verdunkelung im Nacken baute Lee sein Meisterwerk, die Camel-Reklame. Sie war eine Mischung aus Geschäft und patriotischem Rauchzeichen. Der Mund auf der Tafel war ein 3 Meter großer Kegel. Hinter dem Mund saß ein Motor, der Dampf ausstieß. Es war die Erschütterung, die die Ringe machte. Der erste Camelmund war der eines Soldaten. Alle 3 Monate kam ein anderer Mund. Während des ganzen Krieges hatte die Camel-Reklame einen Soldaten, einen Matrosen, einen Marine und einen Flieger. Danach sind es Zivilisten. 1967 wird die Camel-Reklame abgerissen. Und dann kam das Jahr 1976. New York war der kranke Mann am Hudson. Die Stadt war abgeschrieben, das Land selbst lag in tiefer Rezession. Da erhielt Douglas Lee eine neue Chance, den Yankee Doodle am Himmel zu spielen. Er nahm den Turm der Türme der Stadt, das Empire State, das ehemalige Revier von King Kong, das Symbol der Metropole, und tauchte es in ein magisches Rot-Weiß-Blau. Vor Douglas Lee war noch keiner auf die Idee gekommen, Farbgelatine für Hauswände zu verwenden. Seine Ingenieure entfernten die alten Neonröhren und ersetzten sie durch Halogenstrahler, die in Lexanfolie saßen. Ich möchte, dass einige Gebäude für Autofahrer sichtbar sind, die sich Manhattan von Osten und Westen nähern, aber auch für die Jets, die die Flughäfen anfliegen. Die Stadt schien daraus neue Kraft zu schöpfen. Lee hatte das Mittel gefunden, Manhattan zu pushen. Aus dem hoffnungslosen Fall wurde der Big Apple. Langsam kroch New York aus der Krise. Aus Metropolis, New York, 1986. Warum fühle ich mich Baudelaire näher als jedem anderen Schriftsteller? Vielleicht, weil er der erste Dichter ist, der die Stadt nicht als eine emblematische Serie von grausigen oder höchst pittoresken Masken beschreibt, sondern als lebendiges Wesen, das ein ganz spezielles Feuer speit. Versteht die Notwendigkeit und das Traurige des Stadtlebens, in dem wir alle von einem unbezwingbaren Bedürfnis, immer weiter zu marschieren, angetrieben sind auf der Suche nach unserer je eigenen Chimäre. Chacun sa chimère. Jeder seine Chimäre. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère. Jeder trug auf seinem Rücken eine riesige Chimäre. Aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son Keiner dieser Wanderer schien dem wilden Scheusal zu zürnen. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Es war, Et pendant quelques instants, das Vieh als Teil je m'obstinais à vouloir comprendre ses mystères. Einen Augenblick lang glaubte ich, das Geheimnis ergründet. Mais bientôt l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi. Packte mich eine Gleichgültigkeit, der je ne fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Und sie beugte mich tiefer hin, als jene da ihre niederdrückenden Chimären. Der Wunsch, über New York zu schreiben und über die eigene Vergangenheit. Well, I wanted to write about New York. At that point, I was ready to write about my own past. I felt a little bit more comfortable with language and with its plasticity, so I really sprachlich gewandter geworden, investigate wollte er die Stadt erkunden. New York City, which really in a way Jene was zwei my Gesichter, parent because über die während in der Weltwirtschaftskrise einige bedeutende Autoren you had, geschrieben hatten. Some very significant writers talking about New York, they said that New York was both your hangman, you know, and also your mother at the same time. It nourished you and destroyed you, and I think Für that holds New York true today. Wie Mutter, I mean, it's an extraordinary zerstörte city. Und ernährte zugleich. I wanted to write about it. Und I felt that it was so. My whale, you know, like Darüber Herman Melville writing about Moby Dick. Well, it was Moby my Dick. Moby Dick. I wanted to enter into the das beast Ungetüm zu fassen and see kriegen. If I could understand. Wollte sehen, ob verstand. I particularly enjoyed going around with the current mayor, Ed Koch, schweifte mit Ed Koch herum, dem damaligen Bürgermeister, der über einen wunderbaren Sinn für Humor verfügte. I like to think of him as sort of the Gangster-Bürgermeister, ohne Angst und Hemmungen. Ein Kind der Bronx, das in seiner Charons-Nachbarschaft gespielt hatte. And he spent his early childhood in my own neighborhood. In Deutschland ist es so, dass es verschiedene Verlage gemacht haben. Heine hat ja damals angefangen, Mitte der 80er Jahre diese Bücher zu veröffentlichen. Mein Freund Bernhard Matt, der Lektor, der heute noch Lektor ist, hat einen großen Narren an Jerome gefressen und hat immer gesagt, also das muss man herausbringen und so. Und trotzdem ist es so, nachdem er, glaube ich, 4 Titel oder vielleicht 5 sogar hatte, er festgestellt hat, das hat gar keinen Sinn, es verkauft sich einfach nicht. Und dann hat jetzt Union angefangen, ab und zu mal was von ihm zu veröffentlichen. Dann hat Rotbuch ja weitergemacht und bei Rotbuch ist es fast wieder so gekommen. Ich glaube, der Hauptgrund liegt darin, dass er einfach zu intellektuell ist. Klügere Autoren haben auf so einem Markt schlechtere Chancen. Die Leute, die intensiver sich in Sachen einarbeiten, die kräftiger sind, zupackender in ihren Analysen und uns vielleicht zum Beispiel, was Jerome angeht, ein ganz, ganz anderes New York-Bild zeigen. Ich meine, New York ist eben bei Jerome nicht diese Hip-Hop-tolle Metropole, die immer nur ausstrahlt und The Big Apple und jeder muss dahin und das ist immer High Life und jeden Abend ist man mindestens noch 4 Partys oder so, sondern dieses dreckige New York, was er zeigt, das ist ja, das ist eben Kontra. Und dieses Kontra, das ist dann in so einem Genre vielleicht dann doch schon wieder zu viel. Er beschreibt ja auch ein New York, was nun völlig abgehoben ist von der Realität. Es hat auch etwas vom Krimi weg. Es hat auch so einen Batman-Touch, sehr intellektuell. Es ist ein New York, was nie existiert hat und ein sehr artifizielles New York. Und ich glaube, ein bisschen bei diesem Autor, man kann auch zu viel wissen, seine ungeheure Bildung. Also, mein Name ist Manfred Sarrazin, ich bin Serientäter. Seit meinem 9. Lebensjahr lese ich einen Krimi nach dem anderen. Und das führte im Jahre 1990 vor 19 Jahren dazu, dass ich in Köln eine Krimi-Buchhandlung mit dem Namen Alibi eröffnete. Es war 1984 und der Central Park wurde von einem berühmten Geist heimgesucht. Sie nannte sich Harriet Brown. Sie hatte gezupfte Augenbrauen und eine gnadenlose Ponyfrisur, die ihr Gesicht einrahmte wie ein Helm. Früher war sie einmal die schönste Frau der Welt gewesen. Für Isaac Seidel war sie immer noch die schönste Frau der Welt. 1939 hatte er sie im Los Delancey in Ninochka gesehen. Er konnte die Kommissarin nicht vergessen. Er hielt ihr immer die Autogrammjäger vom Pelz. Er sprach nie über Ninotschka und bedrängte sie auch nie, etwas von dieser anonymen Seite ihres Lebens zu erzählen. Anziehungspunkte. I like to go to the central square, particularly in cities like Brussels, for example, or in some of the German cities. When you go to the central square, you see a form of life that you don't find in New York City, because you don't have a central square. In fremden Städten wie Brüssel werden erste Eindrücke auf zentralen Plätzen gesammelt. Das kennt er aus New York nicht. Also I just like to walk the streets. Streifzüge, and to see people's faces, neue that's Gesichter the most entdecken. Important thing. I remember going to Vienna and was very shocked. Der Schock vor Jahren in Wien. A black face, one kein oriental einziges schwarzes face. Gesicht. I just saw a kind of uniformity that was very frightening to vielleicht me. Auch nur sein Vorurteil. I really shivered while I was in that city. Now maybe that's my own prejudice, but that's the way I felt. Das letzte Mal when in I went Berlin to Berlin, I felt fühlte very er sich comfortable sehr wohl. Because it was eine Stadt der Fußgänger, a city of walkers. Er. And of course I love Cologne because I love the central square and I love the cathedral. Und dann ist da noch Köln mit seinem Dom. Er ist in Köln verliebt. Er bummelte über den Domplatz, trank seinen Kaffee, aß seinen Kuchen und lauschte der Glocke. Der volle, düstere Klang beruhigte ihn, wie ein Schutzgott im Turm. Er musste nur einmal seinen Namen auf ein Kärtchen kritzeln und schon war das Domhotel sein ständiger Wohnsitz. Es war die schwerste Glocke der Welt, mit einer riesigen Metallzunge und einem Gerüst, das den Glockenturm stützte. Der Ton der Glocke brach einem in die Träume ein und ganz Köln schien einem unter den Füßen zu zittern. Jocko fragte sich, wie er es ohne das Läuten des Doms überhaupt ausgehalten hatte. Mindestens eine Stunde vorher am Flughafen, Restbahnhof oder weiß der Teufel was sein. Das ist ein kleiner Reiseneurotiker. Ich weiß auch noch, dass er einen relativ guten Orientierungssinn hat. Irgendwann mal, muss relativ schnell nach dem Mauerfall gewesen sein, kam er aus irgendeinem Grund in Ostberlin an, im damaligen Ostberliner Hauptbahnhof, musste aber nach Charlottenburg, stieß auf einen Taxifahrer, der erstens kein Wort Englisch kannte und zweitens auch Berlin nicht und hat dann relativ präzise vom Ostbahnhof nach Charlottenburg dirigiert, on point. Das Tangofieber hatte Medellin bereits erreicht. Es war die große Zeit von Valentino und Blasco Ibáñez. Die Tango-Künstler waren ausnahmslose Importe aus Argentinien bzw. Hollywood. Guillermo aber hatte seinen speziellen Tango auf den Straßen erlernt. Er war noch keine 12, da hatte er bereits einem Mann die Kehle durchgeschnitten. Mit 14 war er Vater. Und Guillermo Gaudí nahm den Aristokraten den Tango weg. Mit seinen geschmeidigen Schritten wie ein Panther, seinem von Stichwunden übersäten Körper und seinem dunklen, stets unergründlichen Gesicht. Weißt du, wer ich bin? Fragte er schüchtern, als er vor Tulipa stand. Sie, der Tango-König. Und was wäre, wenn ich mit Mama Grande ausmachte, dich auf einer dauerhaften Basis zu besuchen? Was immer du willst. Hast du noch andere Bewunderer? Sie, Senor. Dann wirst du sie dir vom Hals schaffen müssen. Geht nicht. Er tanzte in den Numbeadores. Mach sie dir zu deiner Partnerin, riet ihm beharrlich ein Freund. Genau das will sie doch. Wenn du mit ihr tanzt, wird sie ihre Freier aufgeben und du bist ihr Caballero. Stupido. Ich schlafe niemals mit meinen Tanzpartnerinnen. Es würde die Distanz zerstören. Und dann gäbe es nicht mehr dieses elektrisierende Knistern. Ich empfinde nichts für meine Partnerinnen. Page-Turner-Qualitäten spricht man gerne Romanen der eher schlichteren Macher zu. Aber Charon beweist, dass Unterhaltung und Substanz keine sich ausschließenden Kategorien sein müssen. Weil Fantasie, Witz und Geist, Sprach- und Einbildungskraft keineswegs Halluzinationen sind. Thomas Wörtje im Nachwort zu Charons Der Tod des Tango-Königs, erschienen 1998. Ich habe ihn mal gefragt, wie das so mit Identitäten ist. Ein Reizthema, da kann er richtig pöbeln. Ist ein völlig sinnloser Begriff. Da, wo er herkommt und so wie er ist, wechselt er die Identitäten. Schönes Zitat, flink wie ein Ghetto-Wolf. Und das ist es natürlich. Also er ist mal der große Intellektuelle, dann ist er der Schweigsame. Vielleicht hat er dem einen oder anderen auch dem Schüchternen vorgespielt. Und diese ganzen Personen, die schreiben vermutlich auch die verschiedenen Bücher. Also es ist jemand anderes, der möglicherweise Isaac Seidel schreibt, als der den Tango King schreibt, als der Comic zeichnet, obwohl sie natürlich unter dieser Megaklammer Charon dann doch wieder alles Charon-Bücher sind. Aber da kann er sich aufteilen, also da kann er hin und her switchen. Es macht ihm Spaß eben, dieses Spiel. Und Daniel Cohn-Bendit? Den Verklemmten empfehle ich die Romane Jerome Charons, eines jüdischen Schriftstellers aus der Bronx, in dessen Krimis Gangster und Bullen Juden sind. Andererseits jüdische Literatur. Die Kommentatoren sprechen lieber von jüdischem Humor, als sei dieses noch die einzige salonfähige Äußerung nach Hitlers Massaker. Aber wenn es Charon nicht an Humor fehlt, dann fehlt es ihm auch nicht an literarischer Qualität. Ja, literarischer Qualität, sage ich. Die jüdische Solidarität, verstärkt durch Jahrhunderte antisemitischer Widerlichkeiten, wird von Charon illustriert und gleichzeitig angeprangert. So wie sie auch seine Vision der Iren oder Italiener prägt, macht sie sich auch über sich selbst lustig. Mit diebischem Vergnügen führt er die Brüche im jüdischen Milieu aus. So zum Beispiel die völlige Verschiedenheit einer sephardischen Spaniolenfamilie und der Jewish Defense League. Jean-Patrick Mochette. Der Chueta Mordecai Cristobal da Silva Gabidol war aus Peru nach Mexiko gekommen. Marilyn the Wild, 1976. Seine Vorfahren waren größtenteils Portugiesen, Krypto-Juden, die zum Katholizismus übergetreten waren, um ihre Haut zu retten. Sie wurden Priester, Seeleute und Minister des Königs von Portugal, bis die Inquisition über sie hereinbrach und sie nach Holland und in die beiden Amerikas trieb. Die da Silvas mussten 5 kleinere Inquisitionen über sich ergehen lassen, ehe sie nach Peru kamen. Die wenigen, die noch übrig waren, hatten keinen Pfennig mehr. Sie gingen in die Kirche, die sie El Sinagoga nannten, und murmelten zu Hause ihre geheimen Gebete. Und sie kochten Unmengen Schweinefleisch im Freien vor ihren Häusern, um ihre christlichen Nachbarn irrezuführen und sich gegen zukünftige Inquisitionen zu schützen. So hatte Mordecai seine Rolle als Schweinekoch und Marano, Schweineesser, geerbt. Da er seine Kolonia nie verließ, wusste er nichts über Mexico City. Die poetische Ethnologie interessiert Charon nicht um ihrer selbst willen, sondern einfach die Hülle ineinander verschlungener Clans in einem ewig instabilen Gleichgewicht. Die geringste Störung und sie stehen dicht vor einem allgemeinen Blutvergießen. Die leiseste Erschütterung fällt auf den Einzelnen zurück und zermalmt sie. In der Bronx gab es mehr Pyromanen als Lebensmittelhändler. Das sind die Clans, die ebenso durch Blutbande wie durch ihre Kultur verbunden sind. Die richtige Familie der Guzmans, Zuhälter aus Peru. Die mafiose Familie des Padrone Genussa. O'Rourkes irische Cops und Isaac Seidels persönliche Brigade. Eine homerische Vielzahl jüdischer Untergruppen, von Charon urwüchsig und gewissenhaft voller Leidenschaft aufgeführt. Die Aufgabe Isaac des Reinen ist, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Sie besteht in erster Linie darin, das empfindliche Gleichgewicht dieser verrückten Welt zu bewahren, zu verhindern, dass sie vollends ins Chaos stürzt. Jean-Patrick Mochette. My brother was a homicide detective, so I thought I might as well, you know, use this material. So I began hanging out with him, going around with policemen, going to morgues, going to police station, going out on the beat with him, and I discovered very strange things about policemen. Er profitierte davon, dass sein Bruder Detektiv bei der Mordkommission war. Durch ihn sah er Leichenschauhäuser von innen, die Polizeiwache, ging mit auf Streife. Im Sog von Ermittlern, die zwar alles über Mord wussten, nicht aber, wie man im Restaurant eine Bestellung aufgibt. Und dies wollte er, so gut es ging, festhalten. In Manfred Cohen zum Beispiel steckt etwas von ihm und von seinem Bruder. zunächst allerdings nur in einem Buch, in Blue Eyes. Hätte Cohen nicht auf solch abwegige Weise sein Leben verloren, dann hätte er, Charon, wahrscheinlich kein weiteres Buch über all diese Typen geschrieben. About these characters. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Chino Reyes stand mit seiner Polizeiwaffe, einer stupsnasigen 38er, in der Eingangstür. Er war gekommen, um den Kopf zu demütigen, ihn um sein Leben betteln zu lassen. Doch als er Cohen in kleinen marokkanischen Stoffschuhen sah, vergaß er seinen Plan. Seine Augäpfel hefteten sich auf das Muster an Cohns Füßen, an jede Bewegung, die Seitensprünge, das rote Aufflackern des Schlägers, die Gewalt, die Cohn über dem Ball hatte. Cohns blaue Shorts gefielen ihm, die Verwundbarkeit seiner Knie. Das Holster erschreckte Chino nicht. Er hätte Cohn eine Kugel in den Schädel schießen können, ehe dieses Holster ins Spiel kam. Alfonso sah als erster die Waffe. Er war der Schusslinie nah genug, um eine Wange oder Hand zu verlieren. Chino gestikulierte mit seiner 38er. Vamos, muchacho. Weg da. Spiel weiter, Alfonso. Zwischen zwei Verrückten in der Falle, einem Kopf, der ganz wild auf Tischtennis war, und einem Chinesen, der gern Waffen auf Leute richtete, entschied Alfonso sich für Cohn. Vor dem Knurren auf Cohns Lippen fürchtete er sich mehr als vor der Knarre des Chinesen. Er machte eine hohe Angabe direkt auf Cohns Schläger. Cohn, warum schießt du den Latino rein? Schick ihn weg. Nach dem Spiel, Chino. Nach dem Spiel kannst du dir die Stupsnase in den Arsch stecken, hab ich dir doch gesagt. Hier im Club hast du nichts zu suchen. Junge, du hast mich jetzt lang genug aufgehalten. Er zielte auf das Netz. Er wollte Cohn die Chuzpe nehmen. Alfonso kroch die Tische entlang, verdrückte sich im Flur. Schieß doch, Pole! Zeig mir, wer du bist! Cohn behielt seine Mark V in der Hand. Er lächelte dem Chinesen ins Gesicht. Da wurde dem Chinesen klar, dass er sich hier keine Genugtuung verschaffen konnte. Er packte die Waffe mit beiden Händen, suchte sich ein Ziel, knapp einen Meter weit von Cohn, und der Schläger sprang dem Chinesen um die Ohren. Cohn spürte ein Knirschen seiner Zähne bis hinunter zwischen seine Beine. Hinter seiner Nase schmeckte er Blut. Seine Schuhe hatte er im Gesicht. Wie war er von der Tischtennisplatte an die Wand geraten? Auf einmal hatte er Durst und erinnerte sich an einen Pfirsich. Beim Manöver in Worms, da hatte er den gekauft. Einen gigantischen roten Pfirsich in einem Colorado für 50 Cent. Weil, hatte ihm der Verkäufer geschworen, in perfektem Englisch, weil der Colorado auf Eis gebettet aus Südamerika gekommen war. Er genoss ihn eine halbe Stunde lang, schleckte sich Fruchtsaft von den Daumen, zog neugierig an den Fasern des Fruchtfleisches. Noch seine eigene süße Spucke hatte er ausgekostet. Seine Augen wurden rosa. Die Blasen aus seinem Mund verdunkelten sein Kinn. Isaac war schon nach dem zweiten Schuss im Tischtenniskeller mit seinem gesamten Suchtrupp. Nur Supercops wie er konnten das. DiFalco, Rosenheim und Brown sahen die Blutlache, in der Cohn lag, sahen die 38er in der Hand des Chinesen baumeln und... Ich war bloß ein lausiger Voyeur im Haus des Todes. Mein Bruder war der Künstler in der Familie, aber ich war auf der Highschool für Kunst und Musik und nicht Harvey. Irgendwie hatte ich den Platz meines Bruders eingenommen, irgendwann hatte ich ihn aus dem Weg geboxt. Ich saß und kritzelte in der Universität herum und er musste Leichen anstarren. Er erzählte mir von einem abtrünnigen Rabbi, der einen Monat lang verwesend in einer Badewanne gelegen hatte. Es war einmal ein alter Mann, der hatte einen Wurm im Gedärm. Der Wurm liebte es, sich zu winden. Dann umklammerte er den Bauch des alten Mannes, als wollte er das Innerste herausreißen. Der Bandwurm, vielleicht Seidels Gegenspieler. Maybe the tapeworm is his counterpart. He can speak to the tapeworm. I mean, the tapeworm is a kind of mirror to himself. I mean, you could say that the tapeworm is more moral than he is, but also The tapeworm itself is a wonderful image. This creature lives inside you, you know, so I kind of like that. Eine Art Spiegel. Der Bandwurm könnte eine höhere Moral besitzen als er. Diese Kreatur, die in einem selbst lebt. Sharon liebt solche Bilder. Es gibt keine Plots. Es sind im Grunde Prismen, aneinandergereihte Prismen von Stimmung. Brillant über New York und atmosphärische Beschreibungen, auch tolle choreografierte Gewaltszenen. Manche Leute stört das nicht. Denen reicht das, wenn nur Atmosphäre, nur Stil ist. Mir reicht das nicht. Ich brauche auch den Architekten. Der alte Mann war aber auf seltsame Weise immun. Das hatte etwas mit dem Wurm zu tun. Er hatte mit einer Familie geistig verkümmerter südamerikanischer Taschendiebe und Gauner im Krieg gelegen. Diese Familie hatte ihm den Wurm verpasst. Der alte Mann hatte einen von ihnen getötet, einen anderen zum Krüppel gemacht und den Rest der Sippe in eine ausländische Hölle verbannt. Und dieser alte Mann hatte ihren Wurm im Bauch. Einen Hakenwurm, der ihn Zentimeter um Zentimeter auffraß. Kriege werden hier geführt wie in den Heldenepen. Genauso unerbittlich, tödlich, hasserfüllt und kalt. Bis zum selben absehbaren und desaströsen Ende, wie es der Untergang der Nibelungen war. Nur ist am Ende diese Welt nicht öd und menschenleer. Sie bleibt immer bevölkert. Überbevölkert. Hier wird nicht unterschieden zwischen Erwachsenen und Kindern. Dazu ist keine Zeit. Die Kids haben nichts gesehen außer ihrer Straße, ihrem Viertel. Sind genauso Rekruten, Soldaten, Captains und Fürsten wie die Erwachsenen. Nur, sie werden nicht alt. Ein 19-Jähriger ist schon ein Weiser unter ihnen. Diese Welt ist kompliziert, undurchsichtig, nicht zu begreifen. Es gibt keine klaren Verhältnisse. Gut, böse, passt nicht. Seidel allein ist einer der übelsten Killer von Anfang an. Trotzdem ist er unangefochten. Der große Jude, wie ihn die Straßenkids nennen, oder El Caballo, der Pink Comish, der er war, solange er Polizeipräsident von New York war und der er wohl bleibt. Er verschwindet in den Höhlen, Schluchten, Urwäldern und Dünen der Stadt, die von Priestern, Hexen, Magiern, Todesengeln, Warlords, Flintenweibern, Bankiers und Politikern auf der Flucht bevölkert ist. Hier gelten strenge Regeln. Vieles, was man nicht tut und gegen das meiste nicht zu verstoßen, ist nahezu unmöglich. Deshalb ist Macht so wichtig. Werden Truppen rekrutiert, die Territorien erobern, besetzen, beherrschen und verlieren. Machiavelli hätte ja unendlich viele Studienobjekte. Am Ende steht schließlich nur eine soziale Szenerie, die auf den ersten Blick genauso aussieht wie die, von der wir zu Beginn lasen. Aber auf die Verschiebungen, auch wenn sie noch so klein sind, kommt es an. Es gibt keinen triumphalen Sieg des Guten und seines Protagonisten, seines Vorkämpfers. Nur eine kleine Veränderung, für die es sich lohnt, weiterzumachen. Walter de la Barre, Dschungelbücher. Wie heißt du? Martin Ball. Herr im Himmel, verfolgst du mich? Ich dachte schon, du wärst ein Bürger. Ich werde dafür bezahlt, Ihnen zu folgen, Sir. Isaac ließ Raskolnikow aus dem Schuhkarton. Die Ratte sprang in die Luft und landete an Isaacs Hals. Ihre Augen schienen in der blauen Abenddämmerung zu brennen. Sie werden ihn nicht ins Weiße Haus nehmen können. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich möchte Raskolnikows Gesellschaft genießen, solange ich noch kann. Und Isaac tauchte tiefer in die Dämmerung ein. Wie ein Schulschwänzer, der schon sehr bald zu vollen 4 Jahren Schule verurteilt wurde. Er hörte nicht das vertraute Schlurfen der Schuhe seines Secret Service-Mannes. Bist du noch bei mir, Boyle? Er hörte keinen Laut. Ja, Mr. President. Dann beginnen wir erstmal mit Ihrem potenziellen Allzeitfavoriten Rotfühner, Jerome Cherin, Citizen Seidel. Der Untertitel heißt New York knallhart, hört sich ein bisschen reißerisch an. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Untertitel weckt eine falsche Assoziation. Damit soll Publikum gezogen werden, aber so ist das gar nicht. Es geht gar nicht um abgebrühten Zynismus. Es geht eher um starke Gefühle und blank liegende Nerven. Und das Tolle finde ich daran, wie viel Raum darin unausgesprochen bleibt für das Weiche und für das Zarte, das so zerrieben zu werden droht im Wahnsinn dieses Großstadtdschungels. Also Cherwin ist einer der ganz großen Fantasten des Krimi-Genres und dieses Buch ist absolut lesenswert. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also jetzt nicht, dass ich so begeistert von allem bin, was Cherwin macht. Ich würde mit Sicherheit was finden. Nur, es ist mir nicht so präsent. Wenn ich mich mal geärgert habe, dann ist das weg. Beim Lesen, beim Arbeiten. Im Feuilleton, in den Kritiken hieß es, boah, das ist schwierige, künstliche, ziselierte, stilisierte Sprache, das muss unglaublich schwierig sein. Mir ist es immer leicht gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich an einem Streifen beglänzende Übersetzungen abgeliefert habe. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass ich seine Dialoge sehr mag, ja. Ich mag auch Einfälle, die er hat. Also dieses etwas Quere, was man sonst nicht so erwarten würde, das mag ich eigentlich sehr bei ihm. Ich muss demnächst einen Lexikonartikel schreiben über Cherwin. Und ich weiß, dass ich jetzt den ganzen Zyklus mal wieder lesen muss. Insofern sehen Sie dann, dass so nach allen 30, 40 Seiten nochmal ein Resümee der Handlung kommt. Also nicht des Zyklus, sondern der Handlung. Und das finde ich erstmal richtig störend. Also ich denke, Zyklen sind immer ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn sie eben so riesig angelegt sind. Man weiß auch nicht, wann er aufhört damit. Oder ob Isaac mal sterben wird oder was er doch noch Papst wird. Ist ja alles drin. Jérôme Cherwin hat eine wunderbare Sprache. Er hat eine extrem schöne Prosa und er hat also neben Tom Kekonis, der über Florida und den Mittleren Westen schrieb und neben Karl Heißen, der über Florida schrieb und Charles Wilford, hat er das Groteske in den 80er Jahren auf geniale Weise in den Krimi eingeführt. Er beschreibt ja auch ein New York, was nun völlig abgehoben ist von der Realität. Es hat auch etwas vom Krimi weg. Es hat auch so einen Batman-Touch, sehr intellektuell. Es ist ein New York, was nie existiert hat und ein sehr artifizielles New York. Und ich glaube, ein bisschen war diesem Autor, man kann auch zu viel wissen, seine ungeheure Bildung im Wege. Ted war kein Leser. Er verstand nicht, wie man um Leute in einem Buch trauern konnte. Aber Bambi und seine Mama waren uns teurer als unser Eigenblut und Bein. Erst als unsere Trauerzeit vorüber war, lasen wir weiter in unserem Buch, schlürften vorsichtig an den Wörtern, denn wir waren ja Anfänger und konnten nur ein bisschen Kummer auf einmal verkraften. Mechanisch machten wir für Sergeant Sam den Haushalt, aber wir gehörten Bambi. Und so grausam es auch klingt, ich sah keine Ähnlichkeit zwischen meinem Dad und Bambi, dem alten Fürsten des Waldes, der für alle unerreichbar war, Bambi aber aus der Ferne vergötterte. Mit seinem Helm und der Armbinde und seinem militärischen Gehabe hätte Sam einer der Jäger sein können. Ab dem 5. Jahr saß ich in der Schule wie ein Idiot. Donald Duck und Captain Marvin verdanke ich mehr als meinen Lehrern. Comic-Heftchen vermittelten mir mehr Einsichten über Raum und Zeit als alle Lektionen und Vokabellisten. Die Brüder Adamov. Ein Comic. Szenarist Lustal. Texter Jérôme Cherwin. Sheriff Street, 1936. Eine Insel aus Ziegelsteinen unter der Williamsburg Bridge, Lower East Side, Manhattan. Man kommt sich vor wie in einem alten Roman. Sheriff Street ist eine Welt für sich mit einem eigenen Zentrum, Mendels Café. Treffpunkt für arme Schlucker, Huren, Trunkenbolde und Spitzbuben. Aber gehen wir doch hinein. Die Stammgäste im Mendels schauen blicklos wie Schlafwandler. Max Kopf ist von einer düsteren, zeitlosen Schönheit. Ein Lockvogel, über den man den Buckel vergisst. Max Zwillingsbruder hat keinen Buckel. Die ungleichen Zwillingsbrüder Adamov. Morris, der blendend aussehende Gag, und Max, der bucklige Intelligenzler, beherrschen die Sheriff Street. Alles verläuft völlig normal. Ab und zu wechseln die Beschützer. Doch dann bringt Morris Ida mit in diese kleine, durchaus heile Welt. Ida verzaubert jeden, der sie sieht, und das macht auch vor Max nicht Halt. Kaiser Max, der bis dahin alles rational geregelt hat, ist dem blonden Gift verfallen. Und so reicht ihm die Sheriff Street nicht mehr und er macht sich mit seinen Leuten auf, in dem Gebiet seines Rivalen Leo Wales zu wildern. Und das bedeutet Krieg. Und dieser Krieg fordert ein Opfer. Morris. Am Ende gibt es noch mehr Tote und obwohl Max schließlich seine große Liebe Ida bekommt, steht Morris für immer zwischen ihnen. Stefan Schunk, Adamov plus Dahl. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. You know, I think he's in love with you. Der Comicheld ist zumeist ein Geächteter, der sich seine eigene Gesellschaft zusammendichten und die Welt neu ordnen muss. Er hat die Erwartungen und das Traumvokabular eines Kindes. Er mag nicht immer ein Magier sein wie Mandrake, aber er steckt in einem Rahmen fest und hat als Trost nichts anderes als eine Sprechblase. Wie stehen Sie zu den Comics? Comics liebe ich, weil er natürlich mit diesen ganzen wunderbaren Zeichnern, die ich auch liebe, aber mit so Leuten wie Lustal und Buck und Munoz, das ist einfach grandios, finde ich. Und das macht ihm natürlich einen Höllenspaß, diese kleinen konzentrierten Geschichten. Das ist ideal, finde ich. Weil Comic einfach eine unglaublich interessante Erzählform ist auch. Also mit diesen Bildern, die dann halt einfach immer noch mehr Ebenen reinbringen und sozusagen das Kino des armen Mannes gleichzeitig sind, was man für Szenarien machen kann, für Ausstattungsorgien, für weiß der Teufel, was für wunderbare Dinge. Und in Paris sitzt er eben ja auch im Paradies für Zeichner, ist er umgeben von spitzenneuen, also Comic anbetungswürdig. Die Franzosen sahen im US-Comic einen perversen, anarchischen Kontinent aus Strich und Farbe. Eine Gruppe junger französischer Künstler, Schriftsteller und Kritiker unter Einfluss von Hollywood, Hammett und Terry, produzierte sexy romantische Comic-Heftchen, die wie auf Papier reduzierte Filme waren. Sie hatten viel mehr Energie und Witz als die meisten der neueren Romane, die ich gelesen hatte. Music is the essential word to writing. Because when you have the rhythm, when you have the music of a text, the text is already beim Schreiben ist Musik für ihn das Schlüsselwort. Wenn man den Rhythmus eines Textes gefunden hat, seine Musik, dann steht er bereits auf dem Papier, egal ob auf der ersten oder 50. Seite. Das kann zwar dauern, aber wenn man erst einmal drin ist, dann läuft alles wie im Traum. Das ist wie beim Tischtennis oder beim Schach. Manche nennen das den Alpha-Zustand, die Erfüllung des Schreibens, im Traum des Textes zu sein. This is what you search for when you're writing, to be in the dream of the text. Wonderful. That is the best ending statement you could have made, as far as I'm concerned. Thank you so much. And Jürgen, you agree? Yeah. Beaucoup, sure. Mr. Charon, thank you so very much. It's been a real pleasure talking to you, and thank you for your time. Okay. And I'm sure Jürgen will be sending you a CD, a copy. I don't know how good your German is. It's not so good, even though I studied German. But and also the novel I'm writing now, or I'm going to start, it takes place in Berlin during the war. So I mean, I will learn German again. I'm sure you'll understand at least parts of the wonderful hour-long show he'll be doing about you. Okay, thank you very much, Mr. Charon. Yes. Take thank care. You. Bye. Thank you. Bye. Bye. Das war wie in einem bösen Traum. Die unfassbaren Phantasmagorien des Schriftstellers Jerome Charon. Eine Toncollage von Hein Brühl und Jürgen M. T. Mit Jerome Charon sowie Jürgen Alberts, Jürgen Bürger, Manfred Sarrazin, Thomas Wörtje. Zitiert wurden F. Scott Fitzgerald, Charles Baudelaire, Jean-Patrick Mochette. Voice-over Dagmar Breitenbach. Charon 1 Wolfgang Johl. Charon 2 Volker Niederfahrenhorst. Sprecher Axel Gottschick. Und Sprecherin Anja Niederfahrenhorst. Sprecheraufnahme Nesir Turgot. Abmischung und Regie Jürgen M. T. und Hein Brühl. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2009. Er wirkt ja immer fragiler, immer feiner gezeichnet, immer mehr Linien. Kristallin schon fast im Gesicht. Wer genau hinguckt, wird ihn auffallend finden. Wer nicht genau hinguckt, da wird es ihm möglich sein, in der Menge zu verschwinden, klar.